So ihr Lieben, ich grüße euch auch ganz herzlich jetzt zu Hause im weiten Land vor den Fernsehapparaten bei Domian beim Einzel-Live Talk Radio. Heute sind wir wieder mal völlig offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ihr erreicht mich hier unter 0180 5678 111 per Telefon und per Fax unter 0180 5678 110. Und wenn ihr mir faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Wir rufen euch ja immer zurück und wir übernehmen natürlich dann auch die Kosten für dieses Gespräch dann hier in der Sendung. Klare Sache. Der nächste Anrufer, das ist Dietmar und der ist 30 Jahre alt. Dietmar. Hallo? Ja. Hallo Domian. Hallo Dietmar. Mein Thema ist, ich habe ein Manuskript geschrieben mit erotischen Gedichten, also mit Gedichten mit erotischem Inhalt. Wow, ich will jetzt gar nicht über deine Schaffensperioden reden, ich will sofort ein Gedicht hören. Sofort ein Gedicht? Ich will sofort ein Gedicht hören. Alles klar. Aber wirklich ein scharfes, ne? Ja, zu krass keine Soft, weil die krasseren, die sind länger. Ja. Das ist ein kurzes jetzt. Ja, bitte. Ja. Im kalten Schnee habe ich dich verführt. Zärtlich hast du mich berührt. Ich denke noch oft daran zurück, an jenes kurze Winterglück. Eiszapfen, die an deinen Brustwarzen hingen. Ein gemeinsamer Orgasmus wollte zwar nicht gelingen, aber doch war es schön. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Winter wiedersehen. Ist ganz nett, würde ich so sagen. Könnte noch ein bisschen mehr Pfeffer haben, ne? Es sind welche drin, die etwas heftiger sind, das ist klar. Also ich habe jetzt nur, weil Fernsehen, ich weiß nicht, wer noch zuhört. Klar, wir haben ja hier... Weil auch der 1. Mai bald ist, dass auch Kinder vielleicht eventuell... Genau. Und denen wollen wir das natürlich nicht zumuten. Die Eiszapfen an der Brust reichen da schon aus. Genau. Ja? Wir können uns da ja alles Mögliche dann zu denken. Ja. Und das Problem ist, ich habe schon mehrere weggeschickt an verschiedene Verlege und immer wieder zurückgeschrieben bekommen, dass die nur Klassiker veröffentlichen wie Goethe und Schiller. Wer da noch so... Ja. Ja, dann schickst du das an die falschen Verlage, Mensch. Du musst Kannst dann, du mir da vielleicht einen empfehlen? Nein, kann ich dir nicht, aber da musst du mal ein bisschen... Geh doch mal einfach in eine Buchhandlung und guck, wer so Literatur dieser Art veröffentlicht. Und wenn du da nicht zurande kommst, frag doch einfach die nette junge Dame im Buchhandel. Das habe ich alles schon gemacht. Wie, und die empfehlen dir dann Reklam oder so? Das kann ja nicht sein. Puh, also die empfehlen mir Verlege aus ihren Computern, die da haben. Ja. Da gibt's auch ein extra Buch... Das habe ich mir durchgeblättert, da stehen sämtliche Verlege drin, da steht auch drin, was die veröffentlichen und an wen man da schreiben muss, also zu Händen von Herrn sowieso. Ja. Und da habe ich mir auch einige rausgeschrieben, aber ich kriege immer wieder zurück, ja, also zuerst, wenn ich anrufe, ich rufe ja vorher an immer, das was kommt. Ja. Dann sagen die mir zum Beispiel, ja, schicken Sie es mal ein, wir gucken dann und machen dann und dann schicken die zurück, ja, wir veröffentlichen nur Klassiker. Also, aber Ich kriege ja oft immer so Feedback, wer hier so zuschaut. Ne? Das reicht natürlich dann vom Bundeskanzler bis zu Dolly Buster. Ne? Das erfahre ich so. Und manchmal erfahre ich auch, dass namhafte Erotik-Buchverleger sich diese Sendung reinpfeifen nachts. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei und ist jetzt scharf geworden. Damit er noch schärfer wird, solltest du uns noch eine kleine Kostprobe geben. Noch eine kleine Kostprobe? Ich bitte darum, ja. Puh. Ein Gedicht zum Thema AIDS. Mhm. Das ist aber etwas länger. Ist ein Einstrophe, aber eine ziemlich lange Strophe. Ja, ich bremse dich schon ab. Ich will nur noch einen Eindruck haben. Das mit dem AIDS kommt erst am Schluss hervor. Mhm. Allein in einer Disco, das ist echt doof. Ich suche mir jetzt eine Tussi und mache ja dann den Hof. Gesucht, gefunden, die bagger ich an. Schließlich bin ich doch auch nur ein Mann. Zärtlich streichle ich ihren Po. Sie sagte, komm, wir gehen aufs Damenklo. Ohne Hemmung ging ich mit ihr, vergaß dabei mein Glas Bier. Sie öffnete den Reißverschluss und blies mir einen mit Genuss. Das ist schon wieder was krasser. Ja, schon ein bisschen krasser. Aber dann, schneiden wir raus. Wie bitte? Schneiden wir raus. Ja. Pieps. Als er dann zu spritzen begann, saugte sie am kleinen Mann. Ich kann das nicht auslassen. Nee. Wochen später traf ich sie wieder. Ja. Sie schaute nicht auf, sie schaute nieder. Sie sagte AIDS. Ich war verdutzt. Ach, hätte ich doch bloß ein Kondom benutzt. Also ein frivoles Gedicht mit einem sehr ernsten Hintergrund. Wir wissen Bescheid. Wir kennen deinen Stil. Wenn sich ein Verleger meldet, werden wir gerne den Kontakt herstellen, lieber Dietmar. Ich danke für deinen Anruf und danke für die Kostproben. Könnt ihr nicht zu danken. Könnt ihr vielleicht meine E-Mail, dass sie mir per E-Mail schreibt? Ja, das kriegen wir alles schon geregelt. Alles ja, Gute. Meine E-Mail-Adresse gar nicht. Dann können wir dich gleich nochmal anrufen. Ja? Okay. Darf ich noch schnell einen Gruß loswerden? Nein, heute nicht. Sonst werde ich ganz... Nicht deine Freundin? Meine Freundin? Hella von Sinnen? Die darfst du immer grüßen. Hella auch von Sinnen? Die auch bald wieder im Fernsehen zu sehen ist. Das wünsche ich mir auch sehr. Ja. Also das war die Ausnahme heute mit dem Gruß. Alles klar. Okay. Liebe Hella und lieber Dietmar, ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Jennifer. Ja, hallo. Jennifer, wie alt bist du? Ich bin 17. 17. Ja, dein Thema. Ja, also eigentlich habe ich ein Problem, das eigentlich gar keins ist. Also ich war jetzt mit einem zusammen gewesen, das hat auch nur 3 Wochen gedauert. Nur in den 3 Wochen habe ich mich so dermaßen abhängig von dem gemacht, jetzt... Weil ich war vorher schon mit dem zusammen gewesen einmal und wurde dann schon mal Schluss gemacht. Da war ich auch total am Ende. Und jedes Mal, wenn ich so total am Ende bin, dann hole ich mir dann immer Rasierklingen raus und schnitze mir dann den Arm auf. Übel. Ja, und das übel. Ist der Typ das wert, wenn du erst 3 Wochen mit dem zusammen warst? Ja, ich kannte den ja vorher schon 6 Monate und wir waren auch immer die besten Freunde gewesen und alles. Und ich hatte auch gedacht, man könnte dem eigentlich trauen. Nur das war dann halt doch nicht so. Weswegen hat er denn, weswegen will er nicht richtig mit dir zusammen sein? Ja, das ist bei ihm immer so, er kann sich einfach nicht richtig entscheiden. Er will immer das, was er nicht haben kann, weil ich hatte zu der Zeit einen anderen Freund gehabt. Ja, dann ist er hinter mir dann hergejagt und wo er mich dann irgendwo, dann hatte halt, dann wollte er mich dann irgendwo nicht mehr und hat jetzt sofort im nächsten Zug dann schon wieder eine andere gehabt. Mhm. Also er ist ein Luftikus, ne? Oder sowas, der, ja. Den man sich nicht groß verlassen kann. Ist er in deinem Alter? Ja, der ist auch so alt wie ich, aber ich meine, ich weiß das ja auch, dass so. Er es eigentlich nicht wert ist, aber ich will es irgendwo nicht so ganz sehen. Das schneidest du dir selbst mit den Rasierklingen die Arme auf? Ja. Wie schwer verletzt hast du dich denn da schon? Ja, was heißt schwer verletzt? Also es ist nie so richtig tief, aber... Aber das Blut fließt. Ja, es blutet halt schon, aber... Ja. Wie viel Zentimeter schneidest du auf? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, so... zwischen 2 und 3 Mal so mehrere, so will man nebeneinander halt. Was sagt deine Mutter dazu zum Beispiel? Ja, die ist ausgeflippt, wo sie es mitgekriegt hat einmal und hinterher habe ich dann zugesehen, dass man das halt dann nicht mehr so mitkriegt. Ja, und dann habe ich ja jetzt auch das Glück noch gehabt, weil meine beste Freundin hat das mal so mitgekriegt und ist dann auch gleich in der ganzen Schule rumgerannt, hat dann überall rum erzählt, als alles. Eine tolle beste Freundin. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und wo ich es darauf angesprochen habe, ist es natürlich nicht gewesen, aber... Also Jennifer, versuche unbedingt, das sein zu lassen. Versuche unbedingt, diesen Typ aus deinem Kopf rauszukriegen. Ja, versuche ich schon die ganze Zeit. Ja, glaube ich auch. Hast du das Gefühl, dass es für dich schwieriger wird noch, je mehr Zeit vergeht? Ja, es wird also überhaupt nicht besser. Es wird bloß immer schlimmer. Du steigerst dich da kolossal rein. Ne? Ist so. Ja. Du denkst wahrscheinlich nur immer dasselbe und machst dich innerlich richtig verrückt und denkst immer die gleichen Gedanken, hast die gleichen Sehnsüchte, ne? So in der Richtung wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon irgendwo. So, dass der Kopf gar nicht frei ist für andere Sachen, dass der Kopf nicht frei ist, sich eventuell neu zu verlieben oder so. Es ist immer nur dieser Typ und wenn du nicht weiter weißt, dann kommen die Rasierklingen dann. Das hatte ich auch gehabt. Da ist jemand anders dann auch gekommen. Habe ich auch erst gedacht, ja vielleicht, aber dann hinter war das dann halt auch nichts frei irgendwie. Jennifer, wenn du damit nicht alleine zu Rande kommst, damit das nicht noch schlimmer wird, geh zu einer Beratungsstelle, einer Jugendberatungsstelle. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, oder wenn du jetzt vielleicht direkt mal mit einem Fachmenschen sprechen möchtest, dann würde ich dir gerne raten und anbieten, dass du jetzt im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin gleich ein paar Worte sprichst. Ja, könnte ich vielleicht mal machen. Du hast ja nichts zu verlieren. Ne? Ja. Weil die Gefahr besteht, dass das immer, dass du in diesem Teufelskreis weiter bleibst und dass es vielleicht noch viel, viel schlimmere Auswüchse bekommt. Da muss was geschehen. Wenn du es alleine schaffst, dann halt mit einer kleinen Hilfe von außen. Ja. Jennifer, auflegen jetzt und die Petra, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Ja, okay, ja? Danke schön. Ich wünsche dir alles Gute und versuch, soweit du das eben auch kannst, diesen Typ aus dem Gehirn zu verbannen. Gar nicht mehr dran denken. Immer versuch mal so zu trainieren. 1 Stunde pro Tag nicht an ihn denken, dann vielleicht 2 Stunden und so weiter. Ja, werde ich mal. Leichter gesagt als getan, ne? Ja. Trotzdem, alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Jennifer. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Thorsten. Thorsten ist 22. Ja, hallo. Hi. Ja, mein Thema heute Abend ist K-Entertainment und alles, was damit zu tun hat. K-Entertainment? Ganz genau. Also ich bin eins von diesen Bum-Bum-Autos, wie dein Kollege vorhin so treffend bemerkte. Und fahre halt mit lauter Musik durch die Stadt, durch die Autobahn und sonst wohin. Und das ist mein Faible. Dafür gebe ich alles, fasse mein ganzes Geld aus. Blamiere ich mich jetzt? Ich weiß nicht, was K-Entertainment ist. Ja, K-Hi-Fi. Das ist alles mit ja, Musik zu tun, was im Auto abläuft. Ach, du bist so einer, den ich, wenn ich alle Fenster verschlossen habe und ich höre so dumpf von der Straße unten bum, bum, bum, bum, bum, bum. So einer bist du? Ganz genau so. Der so eine wahnsinnige Anlage im Auto hat? Ganz genau so einer bin ich. Aha, das nennt man K-Entertainment. K-Entertainment, K-Hi-Fi, das kann man sehen und drehen, wie man will. Ich lerne nicht aus hier in der Sendung. Ja, siehst du. Wie viel Geld hast du in diesen ganzen technischen Schnickschnack investiert schon in deinem Auto? Also ich hab's mal ganz krass gehabt mit dem Auto, was mir leider verunfallt ist. Da waren es knapp 10.000 Mark. 10.000 Mark. Und jetzt habe ich, ich weiß nicht, ein bisschen primitiver, sage ich mal, so 4.500 bis 5.000 Mark. Wie viel Watt haben denn dein Lautsprecher? Knapp 800. Boah, ist ja unglaublich. Ich meine, das kommt im Auto natürlich noch wesentlich krasser als zu Hause. Ich wundere mich, dass du mich noch ganz normal hören kannst. Ja, ich sag mal so, also wenn es weh tut, dann mach ich leise. So ist es ja nicht. Mhm. Aber der ganze Spaß hat ja auch eine ganz ernste Seite. Wenn ich solche Autos sehe, denke ich immer, wie wahnsinnig. Die können doch in diesen Autos überhaupt nichts hören. Zum Beispiel ein Polizeiwagen, ein Krankenwagen oder irgendein Hupen oder irgendwas Wichtiges, was man mitkriegen muss akustisch. Ja, ich sag mal so, wenn man sowas macht, dann muss man natürlich auch bereit sein, um sich irgendwie angewöhnen, öfter in den Rückspiegel zu gucken. Mhm. Trotzdem gibt es ja schon mal akustische Signale, die man unbedingt nicht sofort sieht, auch nicht im Rückspiegel. Ja gut, ich meine... Du bist eigentlich ein Verkehrsrisiko für uns alle. Findest du? Ja, glaube ich schon. Erklär es mir, wenn du, dass du anders damit umgehen kannst. Ich finde, also ein Verkehrsrisiko sind für mich die Leute, die mit Autobahnwagen mit 92 dB rumreizen. Die bestimmt auch. Aber animiert denn nicht so ein unglaublicher Sound im Auto, dass man da auch ein bisschen mehr auf die Tube drückt und richtig ab geht? Ich sag mal so, also vor 2 Jahren war es halt noch so, dass ich auf der Autobahn, wenn mal ein gutes Lied lief, auch mal kräftig aufs Gas getreten habe. Mhm. Bis ich halt mit 140 an einem Auto, an einem anderen Auto hängen geblieben bin. Mhm. Und dann war der Spaß vorbei. Also jetzt ein bisschen mehr. Ach, das war der verunfallte Wagen mit den 10.000 Mark. Ganz genau. Mhm. Und dieser Unfall ist wirklich darauf zurückzuführen, dass du zu laut Musik gehört hast. Teils, teils, aber nicht von der Lautstärke her. Nee, aber dass man risikobereiter ist, ne? Durch die laute Musik, ja. Und irgendwie. Leider. Ich muss dazu sagen, ich wollte damals an meinem CD-Wechsel rumfummeln, sodass ein anderer CD reingelegt wird. Und hab in dem Moment nicht nach vorne geguckt und dann bremst er halt schon und war schon zu spät. Ich hab den voll hinten drin gehangen. Ist was Schlimmes passiert? Bei mir, ja, es geht. Mein Rücken ist natürlich hin. Dein Rücken ist hin? Der ist komplett hin. Was heißt hin? Das ist so weit, dass ich also nicht länger als 5 oder 10 Minuten laufen kann, ohne immense Schmerzen zu kriegen. Oder, aber sag mal so, das hätte mir auch irgendwie anders passieren können. Oder, ja, so kann man es natürlich im Nachhinein immer sehen, aber dennoch ist die Ursache ja ziemlich klar. Hast du andere Leute auch noch, sind die auch zu Schaden gekommen? Nee, ich war also allein, der Wagen vor mir, der Wagen vor mir war natürlich auch Schrott. Aber im Endeffekt war er schuld, weil er hat sich halt fehlerverhalten. Er ist von der Standspur, ohne einzufädeln, einfach auf die Autobahn gezogen, auf die linke Spur. Trotzdem, Thorsten, Wahnsinn irgendwo. Du hast jetzt so eine schlimme Erfahrung schon gemacht und hast trotzdem dir wieder dein Auto so aufgerüstet. Ja, man muss natürlich immer ein bisschen differenzieren, wo man es macht. Ne? Also ich mache es meistens so, wenn wir Samstagabend durch die Stadt fahren oder so, die Fenster runter, ein bisschen gute Musik, ich weiß nicht, ein bisschen Aufmerksamkeit auf einen ziehen, das macht schon Laune und Spaß. Auch. Du willst Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ne? Du willst die Leute beeindrucken. Also Motto, hier kommt ein toller Hecht, ne? Das ist der Hauptgrund, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das der Hauptgrund, ja. Ist aber auch ein bisschen lächerlich, ne, oder? Findest du? Ja, finde ich so. Jeder hat seinen eigenen Fehler, oder? Ja, also mich beeindruckt das... Andere tätowieren sich, andere machen das. Ist das denn überhaupt gesetzlich erlaubt? Ja, bis zu einem gewissen Punkt schon. Also wo ist denn der gewisse Punkt? Man wollte mich schon mal an den Kragen, weil man sagte, wenn die Fenster geschlossen sind und man hört es auf 100 Meter Distanz, dann sind es Außenlautsprecher. Mhm. Das konnte man aber dann mit ein bisschen Trick und ein bisschen auf die Tränendüse drücken verhindern, dass da jetzt eine größere Anzeige kam. Also es gibt gewisse Kriterien, so was die Lautstärke angeht. So weit darf man und so weit darf man, ab da darf man dann nicht, oder wie? Das ist immer so eine Ermessenssache des Polizisten. Mhm. Also wenn der schlecht drauf ist, dann kann es passieren, dass du schon ruckzuck einen auf den Sack kriegst. Mhm. Ansonsten, die meisten machen es mit einem Lächeln in Auge und denken, ich komme, lass den Spinner. Mhm. Ich sag mal, aber du wirst gar nicht meinen, wie groß die Gemeinde, oder die Gemeinde ist ein bisschen blöd, aber doch, die Fans von dem sind... Glaube ich. Geh mal, also ich weiß es hier in Köln, Samstagabend über den Ring, ich weiß nicht, ob du das kennst, hast du die ganz große... Ja, sicher. der Boulevard hier in Köln, da hörst du, jedes dritte Auto hat sowas. Wie ist denn das Auto ausgerüstet? Du sagst gerade, also die Anlage ausgerüstet. CD-Spieler hast du? Ja, CD-Player, Verstärker, zwei Stück, dann eine 800 Watt Bassröhre, 16 Lautsprecher und so weiter. 16 Lautsprecher. 16 Lautsprecher. Was für ein Auto fährst du? Ein Renault Kombi. Ein Renault Kombi, da passt eine ganze Menge da rein. Ja, weil das ist so eingebaut, dass es mich nicht behindert, dass das Fahrzeug weiterhin den Zweck erfüllen kann, für den es gebaut worden ist. Mhm. Hauptsächlich, welche Musik hörst du? Ich höre eigentlich alles, von Heavy Metal über Deutschrock, über alles. Sehr gerne Bab, Grönemeyer, Westernhagen und sowas. Also das kommt dann richtig gut. Du kannst dich dann natürlich nicht, wenn du Leute mitnimmst, mit denen großartig unterhalten im Auto. Ja, man muss immer wissen, mit wem man es macht. Also mit Freunden, die dieselbe Musik hören, wie ich zum Beispiel, dann kommt immer richtig, weiß ich nicht, Fun auf halt auch. Und wenn ich mit meiner Freundin durch die Gegend fahre oder so, mich mit der unterhalten möchte oder so, dann ist natürlich leise Musik, bis gar keine Musik, gesagt. Aber sag mal so, das kommt auch, so kann man auch ganz gut, ich zumindest, irgendwie Spannung und vom Alltag irgendwie verarbeiten. Ist ja alles in Ordnung, aber ich habe wirklich die Sorge, und du hast es letztendlich auch zugegeben, dass das auf Kosten von anderen Leuten geht, weil man risikobereiter ist und weil man eben nicht so aufmerksam sein kann, wie jemand, der leise im Auto sitzt, also ohne irgendwelche akustischen Nebendinge. Wenn ich im normalen Auto schon das Radio relativ laut mache, höre ich schon fast gar nichts mehr. Ja gut, ich meine, kommt immer drauf an, ich kann Musik laut machen, mich dennoch konzentrieren. Wenn ich jetzt andere Leute sehe, die im Auto telefonieren, dann hast du recht. Also, das war das Thema Car Entertainment. Ganz genau. Ich danke für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Hoffentlich keine Unfälle mehr demnächst. Ich hoffe es auch. Alles Gute für deine Gesundheit auch. Dankeschön. Tschüss, Thorsten. Ciao. So, ihr Lieben, 1.35 Uhr, 5 Sekunden und jetzt Pause. Drei Sekunden, hier ist 1Live Domian, hier ist Radio 1Live und das wird der Fernsehen mit Domian, dem Talkradio, offene Sendung. Heute Nacht, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, 0180 5678 111, das ist meine Telefonnummer. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt eine Domian-Postecke. Ein Fax habe ich bekommen um 0.57 Uhr, kurz vor 1. Von Jörg, und er schreibt: Hallo Jürgen, ich muss jetzt leider ins Bett, muss früh raus und kann deine Sendung nicht verfolgen. Trotzdem eine gute Sendung. Das ist ja nett von dem Jörg und ich hoffe, dass er jetzt gut schläft. Dann habe ich einen Fax bekommen, nochmal zum Thema Pausenmusik, die wir nur gerade wieder gehört haben. Und Eva schreibt: Eure Pausenmusik ist mir übrigens auch immer zu laut. Wir hatten ja neulich einen Anrufer, der auch sagte, da sind so viel Bässe drin. Also die ist mir auch immer zu laut, schreibt Eva. Aus diesem Grunde habe ich schon vor 3 Jahren, Ausrufungszeichen, vor 3 Jahren, also ganz am Anfang deiner Sendung, eine Uhr direkt über dem TV-Bildschirm platziert. Und rechtzeitig um circa 1.30 Uhr drücke ich die Stummtaste auf der Fernbedienung. Also liebe Eva, das wird dem Komponisten dieser wunderbaren Musik wahrscheinlich nicht sehr gut gefallen. Uns gefällt dann besonders gut, wenn du nach der Pausenmusik die Stummtaste dann wieder zurücknimmst, um dich ganz uns und unserer Sendung zu widmen. Einen Brief habe ich bekommen, der mich richtig geärgert hat. Und er ist zudem auch noch anonym, das ist dann immer besonders feige, ohne Absender, von einem Menschen, W. 20 Jahre alt. Ich will euch die Essenz dieses Briefes vorlesen. Und der schreibt, dieser Mensch: Diese ewigen Predigten von der Kondompflicht sind ehrlich gesagt mehr als langweilig. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem diesbezüglich liegt. Jeder kann wählen, ob er sich dafür oder dagegen entscheidet, safer Sex zu praktizieren. Und niemand hat das Recht, anderen seine Meinung aufzudrängen. Auch nicht Herr Jürgen Domian. Also lieber anonymer Briefeschreiber oder Schreiberin zum 300.000. Mal. Es geht nicht darum, die Meinung aufzudrängen. Es geht um Aufklärung. Es geht um die Vermeidung einer sehr schweren, oftmals tödlichen Krankheit. Und es geht um Verantwortung. Verantwortung dem Partner gegenüber, überhaupt Verantwortung den Sexualpartnern, wenn es auch keine engen Verbindungen sind, gegenüber. Es geht nicht um mehr und es geht nicht um weniger. Daher unbedingt safer Sex. Eine Postkarte von Stefan. Hi Domian, ich bin 18 Jahre alt und bestimmt dein größter Fan. Deine Sendung ist echt super und ich sehe sie mir täglich an. Ich bin bisexuell und habe jemanden durch eine Kontaktanzeige kennengelernt. Seit 2 Wochen schreiben wir uns. Er sprach im letzten Brief 2 Sexpraktiken an, nämlich Dirty und 51. Es könnte aber auch S10 heißen oder SA. Was ist das? Bitte beantworte mir die Frage ganz schnell. Also Dirty ist klar, ne? Das ist dieser Schmuddelkram, wo die Leute sich ankacken und irgendwie dabei sexuell erregt werden. Aber was 51 ist, das weiß ich auch nicht. Oder vielleicht S10 oder SA. Ich rufe hiermit die gesamte Zuhörerschaft und Zuschauerschaft auf, wer es denn weiß, hier anzurufen. Was ist 51? Sexpraktik 51. So, und jetzt mal etwas sehr Schönes. In letzter Zeit schicken mir die Menschen, was mich sehr freut, worüber ich natürlich entsetzt bin, pornografische Darstellungen von sich selbst. Hier habe ich 2 Fotos. So auch beispielsweise Horst aus Hamburg. Und Horst aus Hamburg schreibt, hallo Domian, bei manch vorgetragenen Sachverhalten stellst du dich aber ganz schön unwissend an. Das kann ich gar nicht glauben. Damit du nun mehr von Intimschmuck weißt, beiliegend 2 Grußfotos von mir, mit den besten Wünschen für die weiteren Sendungen. Und diese Fotos, jetzt kann ich euch ein Foto leider nicht zeigen, das wäre Pornografie. Es ist ein wunderschön irrigierter Penis. Den kann ich euch nicht zeigen, der ist voller Piercings und Intimschmuck. Aber ich kann jetzt den Fernsehzuschauern, jetzt ärgern sich alle Leute, die im Radio sitzen, das andere Foto zeigen. Das ist nämlich auch ein Penis. Ich halte das jetzt mal ganz nah an die Kamera. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Und an diesem Penis hängen unglaubliche Dinge. Da hängt ein Schloss, da hängen Ketten, da hängen, ach weiß ich, irgendwelche Schmuckstücke. Also ich habe es mal so durchgezählt. 17, 18 Sachen hängen daran. Und mir wird ganz mulmig und ganz anders, wenn ich mir vorstelle, selbst so etwas zu tragen. Aber es sieht irgendwie ästhetisch aus. Und wenn es denn sein Ding ist, dann soll es denn auch so sein. Ich bedanke mich herzlich bei Horst für die 2 Fotos. Ich werde sie in Ehren halten, besonders das eine. Und wünsche ihm weiter viel Spaß beim Tragen des Intimschmuckes. Wie kann man denn damit Geschlechtsverkehr haben? Das würde ich ja gerne wissen. Nun denn. Ende der Postecke. Herzlich willkommen Peter. Und Peter ist 15. Hallo, hier. Hallo Domian. Ja, Peter. Dein Thema. Ja, also mein Thema geht um Abziehen im Moment. Um Abziehen? Ich bin jetzt geworden. Ja, was ist genau los? Ja, zum Beispiel neulich vor 2 Wochen, ja, bin ich in eine U-Bahn-Station gegangen. Mhm. Und ich bin so an so einem Jugendlichen vorbeigegangen, der hat immer mit dem Messer auf so einen Sitz gestochen und so. Und mhm. Na gut, ich, was weiß ich, man denkt sich erstmal nichts bei oder so. Mhm. Und dann ruft er mir nach und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich einen Dicken gezogen hätte, was auch immer das heißen mag. Und dann meinte ich ja, dass ich das nicht gewesen wäre und dann hat er mir das Messer immer an die Kehle gehalten. Mhm. Naja, und irgendwie bei uns ist es ziemlich schlimm geworden. Moment, er hat ja das Messer in die Kehle gehalten? Ja. Wie alt war der? So in deinem Alter? 15, 16, 14? Ja, so 16, 17 ungefähr. Er hat dir das Messer in die Kehle gehalten? Das ist ja eine extrem krasse Situation. Wie ging es denn weiter? Was hat er gesagt? Was hast du gemacht? Ja, ich habe ihm darauf immer beteuert, dass ich das nicht war, dass ich keinen Dicken gezogen habe. Also, was heißt das? Was das heißen muss, also ich weiß, was ich, was das heißt. Ne? Mhm. Und naja, dann meinte ich so, ja, ich schwöre, ich habe keinen Dicken gezogen. Er meinte so, ah, du schwörst, ja, dann verpiss dich und so. Ja, dann bin ich in eine Bahn eingestiegen, es war am helllichten Tag und es waren mindestens 15 Leute am Bahnsteig. Keiner hat irgendwas gemacht irgendwie. Mhm. Die Zivilcourage ist eben tot hier im Land. Und na gut, dann bin ich in die Bahn eingestiegen. Dann ist so eine Frau auf mich zugekommen, meinte, der Jugendliche, der dich da gerade mit dem Messer bedroht hat, der ist auch eingestiegen. Mhm. Ja, dann bin ich zum Bahnfahrer gegangen, habe dem Bescheid gesagt. Mhm. Dann ist die Bahn in so die nächste Station so ganz langsam eingefahren. Mhm. Und dann haben da eben so Sicherheitsleute von der Verkehrsfirma da, die Bahn eben durchguckt, ob der da noch drin ist, aber der war nicht drin, wahrscheinlich ist er gar nicht eingestiegen. Mhm. Und naja, und mittlerweile ist es hier so irgendwie in Hannover geworden, dass man kann gar nicht mehr sicher auf die Straße gehen. Irgendwie wird man immer angemacht. Mhm. Man muss nur irgendwelche Klamotten nicht tragen, die nicht tragen oder so. Das ist ziemlich schlimm geworden irgendwie. Ist es so, dass du fast Angst hast, rauszugehen? Ja, klar. Das ist furchtbar. Und das passiert also, eben auch, das Schlimme ist, das weiß ich auch hier aus Köln, das passiert auch am helllichten Tag, ne? Ja, das ist ja gerade das Schlimme. Und das Schlimme ist echt, keiner macht das irgendwie. Man fühlt sich so alleine, weißt du, und du... Das Schlimme ist irgendwie, ich bin keineswegs irgendwie rechtsradikal oder ich halte, also Ausländer sind ganz normal und so. Ich meine, ich habe viele ausländische Freunde, aber sowas, was da passiert, wenn ich eben so bedroht werde oder sowas, das passiert fast ausschließlich von Ausländern, also 80%. Ne? Die Polizei ist eben völlig überfordert. Es gibt viel zu wenig Personal, als dass die da richtig was unternehmen können. Ja, das ist ja meistens das Problem. Mhm. Und irgendwie bei uns ist mittlerweile schon so geworden, die fragen, ob du Deutscher bist. Und wenn du Deutscher bist, ja, dann wollen sie dich irgendwie schlagen oder so. Mhm. Das also, sind schlimme Zustände. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr, dass die Politik endlich kapiert, was da abgeht und da etwas unternimmt und eingreift, um nicht beispielsweise eben auch, wie wir es in Sachsen-Anhalt jetzt erlebt haben, dass die Rechten noch mehr erstarken, weil die greifen natürlich solche Themen auf. Ja, na klar. Und die Linken leugnen diese Problematik, weil sie ja sagen, dass der Ausländer an sich ja gut ist. Aber der Ausländer an sich ist genauso beschissen wie der Deutsche an sich. Ja, na klar. Und es gibt halt eine sehr große Zahl von ausländischen Jugendlichen, die sehr kriminell sind. Ne, die Statistiken zeigen das ja auch. Ja. Das muss man auch benennen. Dadurch ist man noch kein Ausländerfeind, wenn man das nur sagt. Und insofern gebe ich dir völlig recht da. Mhm. Hast du aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis auch schon mal irgendwie schlimme Sachen mitbekommen? Du bist ja noch klar, der Jan ist auch hier, dem ist auch schon ganz oft was passiert. Warte, ich gebe ihn dir mal her. Mhm. Ja, hallo. Hallo Jan, wie alt bist du? Ja, auch 15. Auch 15. Was ist dir denn schon Schlimmes passiert? Ja, das war auch an meiner Schule. Mhm. Da war ich im Bistro mit ein paar Freunden. Und dann kam irgendwie einer rein. Und der hat nur geguckt, dann ist er wieder rausgegangen. Dann ist er wieder reingekommen. Dann meinte er irgendwie, hat er uns erstmal alle gefragt, ob wir Deutsche sind. Mhm. Und dann einer war von uns Ausländer. Hm. Den haben sie dann gesagt, ja, du kannst gehen. Hm. Und dann meinten die anderen, ja, die Deutschen sollen rauskommen, wir wollen die schlagen und sowas. Und seid ihr geschlagen worden? Nee, das ging dann so weit, dass einer vorbeikam von der Schule, der kannte auch mich und der hat dann irgendwann gesagt, ja, lass die in Ruhe, die sind ganz okay und sowas. Und dann durfte ich gehen, aber die haben mich später auch nochmal irgendwie angepaukt. Nur erlebst du das ja, so wie Peter auch gerade erzählt hast, jeden Tag, ne? Das ist ja Alltag. Ja, also wenn ich von der Schule zurückgehe und sowas, ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also es ist schon schlimm. Was würdest du dir denn so, was wäre deine so ganz private Forderung, was passieren müsste, damit das aufhört? Was denkst du? Ja, da weiß ich selbst nicht so. Also es gibt viele Parteien, die sagen, irgendwie kriminelle Ausländer raus. Aber ja gut, das sind zu 80% vielleicht Ausländer. Hm. Aber das bringt doch auch nichts. Ich meine, weiß nicht. Würdest du dir mehr Polizei zum Beispiel wünschen auf der Straße? Ja, schon. Hm. Ja, könnte sein. Weiß nicht. Das ist schon beruhigend. Die können ja auch nicht überall sein. Ne? Nee, nicht überall. Aber es ist wirklich schon ein beruhigendes Gefühl, ne? Wenn immer wieder Polizeiwagen auftauchen. Das finde ich allerdings wäre vielleicht auch ein Schritt, ne? Ja, ich denke schon. Lieber Peter und lieber Jan, vielen Dank für euren Anruf und ich hoffe sehr, dass euch wirklich nichts Schlimmes passiert. Ja gut, danke schön. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Stefan, 26. Ja, hallo Jürgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe so eine ganz prekäre Geschichte, sagen wir mal so. Ich habe mich in eine verheiratete Frau verliebt. Sehr prekär. Und jetzt weiß ich nicht so ganz, wie ich mit der Geschichte umgehen soll und sie halt auch nicht. Wie lange seid ihr jetzt schon in einer Affäre? Ja, so 4 Wochen. Wie hast du sie irgendwo kennengelernt? Also wir haben uns auf einer Party kennengelernt und da fing das Ganze eigentlich recht harmlos an irgendwie, dass wir uns einfach, so ganz normal sympathisch gefunden haben. Wer hat denn wen angesprochen? Bitte? Wer hat denn wen angesprochen? Wir kannten uns, sind so mehr oder weniger halt über einen gemeinsamen Bekannten halt. Hat sich so ergeben. So ergeben, dass wir dann halt beide auf der Party gelandet sind. Und wie lange ist sie verheiratet schon? 4 Jahre. Mit Kinder und so allem drum und dran? Ja. Und du bist jetzt richtig verliebt in sie. Ist sie in dich auch verliebt? Ja. Ja, ziemlich. Wie sieht denn eure Affäre aus? Beschreibt mal die letzten 4 Wochen. Wie macht ihr das? Das muss ja ganz geheim laufen, ne? Ja, das läuft halt recht geheim irgendwie. Das war uns dann halt, das war halt meistens telefonieren. Mhm. Und wenn sie dann halt im Büro ist, dass ich sie dann halt im Büro anrufe oder sie mich halt aus dem Büro anruft. Mhm. Und ja, dass wir uns dann halt irgendwie verabreden und sie dann halt ihrem Mann erzählt, dass sie sich mit Freundinnen trifft. Mhm. Und naja, letztendlich kommt dann unser Treffen dabei rum. Warum macht sie das? Ist sie unzufrieden in ihrer Ehe? Ja, eben das nicht. Eben das ja nicht. Ach, es ist sogar schön. Also eine gute Ehe. Ja, ja, klar. Also es läuft alles wunderbar. Du bist so das Dessert zu der Ehe, oder wie? Ja, ich kann es mir nicht erklären. Und sie kann sich ja selber genauso wenig erklären, wieso, warum das alles passiert irgendwie. Sie sagt ja auch irgendwie, sie könnte sich das alles nur erklären, wenn sie irgendwie unglücklich wäre oder weil nicht ihr Mann keine Lust hätte mehr mit ihr zu schlafen. Ich meine, die Schweinekarte hat sie natürlich, ne? Sie betrügt ihren Ehemann. Für dich ist es so moralisch gesehen erstmal, finde ich, nicht schlimm. Ja, wobei ich so einen gewissen Anteil schlechtes Gewissen also auch bei der ganzen Sache habe. Dass du da in die Ehe reinfunkst? Ja. Ja. Wobei, ich finde, das ist ihre Sache. Also da trifft da mehr die Schuld, wenn man davon Schuld reden kann, trifft sie, bin ich ziemlich sicher. Mhm. Ziemlich sicher. Belastet dich das denn sehr, dass du dann nur so das 5. Rad am Wagen bist? Oder na, das vielleicht ja nicht, aber so halt, dass du so im Geheimen da agieren musst? Ja, also diese ganze Geheimnistuerei, dass man sich irgendwo nicht in der Öffentlichkeit irgendwie so sehen lassen kann, irgendwo, weil sie natürlich nun auch eine ganze Menge Leute kennen, irgendwo, das ist natürlich schon irgendwo so ein bisschen belastend irgendwie, und dass man sich dann halt irgendwo ja halt meistens nur bei mir trifft. Und wie soll denn das weitergehen? Da habe ich keine Ahnung. Ja, die Frage ist natürlich, hat das für dich, wenn du, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst das so als Affäre hin, das kann ja auch seinen Prickel haben, wenn irgend sowas geheim abläuft, oder wenn du aber ernste Ambitionen hast, ne? Und Hoffnungen. Das kannst du wahrscheinlich vergessen, oder? Ja, also das habe ich mir eigentlich auch so ein bisschen aus dem Kopf geschlagen, irgendwie. Aber andersrum hat die ganze Sache irgendwie so viel Reiz, dass ich jetzt auch irgendwie nicht so die, ja, weiß nicht, die Kraft finde und sage, nee, ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Also sie ist wild entschlossen, das weiterzuführen? Oder sagt sie schon mal, nee, ich finde auch, dass wir das sein lassen sollten? Ja, in gewisser Weise kommen da schon so Andeutungen irgendwie. Weißt du, die Gefahr für dich ist, glaube ich, nur wenn du das jetzt noch weitermachst und immer weiter, dass du dich vielleicht so sehr in die Frau verliebst, dass du es irgendwann, dass es wirklich zu einem ganz großen Problem wird, dass du sie nie wirklich unter Umständen haben könntest. Mhm. Wenn diese Ehe glücklich ist oder mehr oder weniger glücklich. Ja, aber das Wahnwitzige an der Sache ist irgendwie, oder was ich mir auch überhaupt nicht erklären kann, irgendwie, warum macht sie das? Stefan, ich könnte schwören, dass es dennoch aus irgendeinem Manko erwächst, die ganze Sache. Mir kann diese Frau nicht weismachen, dass das die große glückliche Liebesehe ist überhaupt. Dann würde das nicht passieren. Irgendwas vermisst sie da. Sei es den Sex, sei es, ich weiß nicht, irgendwas. Das wird sie vielleicht gar nicht so zugeben wollen, weil das für sie auch nicht so schmeichelhaft ist. Aber ich könnte schwören, dass irgendwas da im Hintergrund die Ursache ist für ihr Verhalten. Tja. Schwierige Sache für dich jetzt, ob du dich weiter auf einlässt. Ja, das ist für mich irgendwie die Frage bei der ganzen Sache. Entscheidend ist, wie stark du die Frau liebst. Wenn du die sehr, sehr, sehr liebst, lass dich weiter darauf ein. Und die Zeit wird es bringen, wie sich das alles entwickelt. Wenn es nicht so sehr stark ist im Moment, dann lass die Finger davon. Also es ist doch schon recht viel dahinter irgendwie. Ja. Aber andersrum versuche ich irgendwie noch insofern einen kühlen Kopf zu bewahren, dass ich mir da keine Illusionen mache irgendwie, dass sie sich aufgrund meiner Person von ihrem Mann trennen würde, alleine wegen den Kindern schon. Vielleicht kannst du jetzt die Notbremse noch ziehen. Vielleicht geht das jetzt noch für dich ganz gut und relativ schmerzlos. Tja. Stefan, sieh mal zu. Mehr kann man da gar nicht sagen von außen. Ich werde es einfach mal auf mich zukommen lassen. Viel Glück. Vielleicht irgendwie die Sache noch so lange genießen. Vielleicht, ja. Wie sie irgendwo läuft irgendwie. Aber was im Grunde vielleicht noch kurz im Anschluss gesagt, irgendwie eigentlich mir so, ja sag ich mal so, die Hoffnung nochmal irgendwie auf eine glückliche Beziehung für mein Leben irgendwo nimmt, dass ich also bei sehr, sehr vielen Leuten sehe irgendwo, was da so abläuft irgendwie so neben ihren eigentlichen Beziehungen oder Ehen her. Also ich kenne von ja, sag ich mal, acht von zehn Paaren ist es eigentlich so, dass da ständig irgendwo was läuft und nicht nur mal eben für ein, zwei, drei Tage oder eine Woche nebenbei, sondern dass das teilweise über Jahre geht. Sodom und Gomorra. Irgendwo die Partner betrogen werden, und da frage ich mich irgendwie so, ist das Thema eher wirklich so, ja, weiß nicht. Ich gebe dir recht, ich kriege das auch immer wieder mit, dass so viele Sachen im Heimlichen laufen. Lieber Stefan. Okay. Mach's gut. Jürgen, war schön, mit dir zu sprechen. Viel Glück. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Hannelore, die 46. Ja, guten Abend. Hannelore. Ja, richtig. Folgendes, erstmal eine Frage vorweg. Glaubt ihr an Geister? Wer, ob ich an Geister glaube? Ja. Sagen wir mal eher nicht. Eher nicht. Mhm. Folgende Geschichte hat sich zugetragen. Seit 87 spukt es in unserem Haus. Mhm. Und jetzt war heute Abend ein Herr da gewesen, der uns also davon befreien wollte. Mhm. Und der hat ja auch das alles vollzogen. Wir hatten 14 Stück im Haus, also 14 Geister. Einer davon war ein Oberst gewesen, aus dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich. Und der ist im Spiegel verbannt worden heute von ihm. Und die anderen 13 sind ins Licht geführt worden. Im Spiegel verbannt und die anderen ins Licht geführt worden? Ja. Wer hat das getan? Was war das für ein Mann, der bei euch war? Der kommt aus Berlin, also der Name fällt mir jetzt nicht ein. Nee, Name ist auch egal. Ist das ein Geistlicher? Nein. Nein. Wie nennt er sich? Ein Teufelsaustreiber? Nein. Nee, auch nicht. Der macht auch so Handlesen und so weiter. Und der hatte gesagt, also wir werden jetzt davon befreit. Und jetzt waren wir kurz danach dann auch weg gewesen. Und wir haben alles im Haus so hinterlassen, wie es war. Es wurden ja ziemlich viele Kerzen ausgelegt, auch Treppen hoch und so weiter. Und als wir nach Hause kamen, spät abends so nach 10 rum, da waren auf einmal ein paar Kerzen verschwunden. Also der Oberst ist wieder da? Ja, ich weiß es nicht, ob der Oberst wieder da ist. Auf jeden Fall waren Kerzen verschwunden. Also seitdem habe ich das Haus auch nicht mehr betreten. Von wo rufst du jetzt an? Von Freunden? Oder? Nein, ich bin bei meinem ältesten Sohn und der Schwiegertochter. Mhm. Also ich gehe ins Haus heute Nacht bestimmt nicht zurück. Hallo, wie haben sich denn diese Geister bemerkbar gemacht bei euch? Erstmal auf Bilder haben wir das festgehalten. Und dann habe ich auch selber schon einen vor mir stehen gehabt. Du hast es auf Fotos festgehalten? Ja, auf Fotos. Ach. Ja, ich habe mich ja selber erschrocken. Ich habe früher nie da dran geglaubt. Aber wir haben unser Haus umgebaut. Mhm. Wir hatten auch im Garten, also vor der Terrasse, direkt eine große, dicke Eiche stehen. Die haben wir gefällt. Und mir wurde heute auch gesagt, die Eiche ist ein Schutz. Ein Schutz für euch? Ja, und dadurch, weil wir sie gefällt haben, war wahrscheinlich der Schutz verloren gegangen. Warum ballen sich denn, oder haben sich diese Geister so geballt bei euch, nach der Auffassung dieses Mannes aus Berlin? Ja, wahrscheinlich. Nee, warum? Ja, das weiß ich ja nicht. Entweder durch die Umbauarbeiten oder eben, weil die Eiche gefällt worden ist. Auf jeden Fall kam das einmal zum Vorschein. Also, die Kinder haben nach und nach was erlebt oder gesehen. Also es ist nicht nur du alleine hast gesehen, sondern eben alle anderen Leute auch. Alle anderen auch. Haben die auch nachts irgendwelche Geräusche gemacht, wie man das immer sich so vorstellt? Ja, es kam ja auch schon mal vor, dass man Wasser hat laufen hören im Keller oder die Kellertür ging zu, obwohl sie zu war. Oder in der Küche war die Zeitung aufgeschlagen, die normalerweise gar nicht auf dem Küchentisch lag. Wow, das ist ja wie Hollywood, das ist wie Poltergeist. Ja, also mir ist normalerweise nicht zum Lachen zu machen. Nee, das glaube ich. Ich war ja mit beiden Kindern heute im Haus. Also die eine, die ist 17, die wird 18 dieses Jahr. Die älteste, die ist 26. Also die hatte auch panische Angst. Also die haben beide geheult, Rotz und Wasser, als sie das gesehen haben, dass Kerzen fehlten. Ne? Du sagtest gerade, dass ein Geist schon mal vor dir gestanden ist. Ja, und die Kinder haben den auch gesehen. Der hatte auch ein rotkariertes Hemd an und seitdem hieß der immer der Rotkarierte bei uns. Hat er irgendwas gemacht oder gesagt? Ja, der hat zu mir gesagt, na. Nur einfach na? Ja, oder zu unserer Tochter. Ich weiß nicht, ob der das war oder ob das ein anderer war. Auf jeden Fall, als sie mal Wäschestücke die Kellertreppe runtergeschmissen hatte, sie war alleine im Haus, da sagte einer aus dem Keller, danke. Ja, klingt sehr lustig. An, ne? Ja. Aber es sind Tatsachen. Sehen denn, als der vor dir stand, sah der aus wie ein Mensch aus Fleisch und Blut oder eher so durchsichtig? Nein, der sah aus wie mein Mann fast. Achso, vielleicht war es ja dein Mann. Nein, mein Mann ist Fernfahrer. Der war unterwegs, also der war weit weg. Also es war unmöglich. Also Hannelore, das klingt ja alles Ich krieg schon einen Schluck auf, das klingt ja unglaublich. Richtig, das klingt auch unglaublich. Ich habe es ja auch immer irgendwie verdrängt und ich habe es auch nicht wahrhaben wollen. Aber pass auf. Ja, heute ja, hallo, unsere Redezeit ist jetzt gleich rum. Ja. Ich finde das aber so interessant. Ich möchte mit dir nochmal sprechen. Ja. Schick mir doch bitte so schnell wie möglich mal einen Abzug oder ein paar Abzüge von diesen Fotos. Ja. Und schreib mal in den Brief nochmal deine Telefonnummer rein. Ja, kann ich machen. Dann werden wir uns nächste Woche nochmal unterhalten. Ich möchte zum Beispiel auch noch gerne wissen, was der Mann im Einzelnen heute Abend bei euch im Haus gemacht hat. Das können wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Versuch mal diese Woche noch abzuschicken, damit wir das Anfang der nächsten Woche haben. Ja, das wäre ganz gut. Ja, so machen wir das. Tschüss, Hannelore. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Wie gesagt, am Anfang der Woche habe ich schon gesagt, das war eine kurze Talk-Radio-Woche. Morgen ist ja die Nacht auf den 1. Mai. Da gibt es hier im Radio bei 1 Live die Übertragung der großen Mayday-Veranstaltung aus Dortmund. Und im Fernsehen gibt es dann auch keinen Domian und dann ist der Feiertag und dann Samstag und dann Sonntag und schon ist die Woche wieder rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Peter Lunajski, bei Anne Buchholz, Tom Bildhauer, Tom Andreas, Axel Rottländer und Elke Pulz. Unsere Themen nächste Woche, die heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ärzte, Pfusch und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Sex mit Pannen. Und jetzt noch ein kleiner Satz in eigener Sache. Es gibt einen Mann an meiner Seite, der zusammen mit mir jede Nacht hier diese Sendung stemmt. Das ist mein Redakteur und er heißt Wolfram Spikowski und der hat heute jetzt seit 2 Stunden Geburtstag. Und ich möchte ihn ganz, ganz recht herzlich von dieser Stelle aus auch zum Geburtstag gratulieren und ihm sagen, dass ich verdammt gerne mit ihm zusammenarbeite. Alles, alles Gute. Euch wünsche ich ein schönes, verlängertes Maiwochenende und freue mich auf nächste Woche, auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bye, bye, ciao.